Kundgabe 5467. Empfangen durch Bertha Dodda am 21.08.1952. Der Satan wütet mit verstärkter Macht. Endzeit. Es werden sich die Zeichen mehren, die auf das Ende hinweisen. Und das Wirken des Satans wird immer deutlicher hervortreten. Denn alle, die mir zustreben, werden sein feindliches Treiben zu spüren bekommen. Er wird auch sie in Zweifel und Verwirrung zu stürzen suchen und oft nicht ohne Erfolg. Ich aber schütze die Meinen und beleuchte sein Treiben, so dass es allen erkenntlich sein wird, die mich ernsthaft zum Ziel haben. Es sind die Zeichen der Zeit, denn die Kräfte der Finsternis sind unentwegt tätig, weil es auf das Ende zugeht. Ich aber sage euch, seid wachsam und betet. Und haltet euch stets nur an mich, und er wird euch keinen Schaden zufügen können. Licht und Finsternis streiten wieder einander, denn die Finsternis hasset das Licht und wird sich daher immer als Schatten bemerkbar machen, wo ein helles Licht leuchtet. Ich aber habe auch die Macht, solche Schatten zu verjagen, und heller denn je wird das Licht erstrahlen. Doch ihr werdet niemals euch der Ruhe erfreuen dürfen. Es wird ein ständiger Kampf bleiben mit meinem Gegner, solange ihr auf Erden weilet. Denn bis zum Ende ist er bemüht, euch Schaden zuzufügen, weil er weiß, dass er euch verloren hat und weil er glaubt, euch wieder zurückgewinnen zu können. Die Anfeindungen von Seiten derer, die ihm hörig sind, werden sich häufen und das desto mehr, je heller ihr erstrahlet, was er sehr wohl erkennet. Doch er hasst das Licht, weil er die Wahrheit hasset, und darum geht er gegen die Wahrheit vor. Solange ihr daher auf Erden euch bemüht, die Wahrheit zu verbreiten, mein Wort hinauszutragen zu euren Mitmenschen, so lange wird er euch auch als Feind nachstellen und euch zu verderben suchen. Und er wird offen die Wahrheit angreifen, er wird euch, die ihr für die reine Wahrheit eintretet, zu verleumden suchen. Er wird euch als Schwindler hinstellen, um auch das Geistesgut, das ihr vertretet, unglaubwürdig zu machen und doch nicht aufkommen gegen euch. Denn hinter euch und der Wahrheit stehe ich selbst. Aber es wird ihm gelingen, euch, meine Vertreter, auseinanderzutreiben. Es wird ihm gelingen, euch zu isolieren, weil ihm die Gemeinschaftsarbeit nicht passt, weil er im Kampf gegen den Einzelnen mit Erfolg rechnet. Doch auch dann noch schütze ich das Licht, die reine Wahrheit, die er nicht wird entkräften können. Ihr aber sollet wachsam sein und beten, denn ihr steht immer in der Gefahr, schwach zu werden, wenn ihr nicht mich um Schutz anrufet gegen alle Anfeindungen des Gegners. Denn das Ende ist nahe, und ob er auch wütet mit verstärkter Macht, seine Zeit ist gekommen, da er gebunden wird, wie es verkündet ist. Und die Wahrheit wird sich durchsetzen und allen zur Seligkeit verhelfen, die ihr Gehör schenken und so das Licht annehmen, das ich aufleuchten lasse, um ihnen zu helfen, aus der Finsternis des Geistes, aus der Nacht des Todes zum Licht, zum Leben zu gelangen und durch die Wahrheit selig zu werden. Amen.